Abschnitt 6 aus Nicholas Nickleby Band 7 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 57. Kapitel: Wie Ralph Nicklebys Bundesgenoss seine Rolle übernahm und welches Glück er dabei hatte. An einem nassen und finsteren Herbstabende saß im elenden Dachstübchen eines erbärmlichen Hauses in einer Sackgasse in Lambeth einsam ein einäugiger, grotesk gekleideter Mann, sei es, dass ihm ein besserer Anzug fehlte oder dass er sich unkenntlich zu machen wünschte. Vielleicht hätte ihn so und in solchen Umgebungen Mrs. Squeers selbst nicht erkannt, obwohl ihr natürlicher Scharfblick sonder Zweifel durch die verlangenden und zärtlichen Gefühle einer liebevollen Gattin noch geschärft sein würde. Der Einsame war Mrs. Squeers Eheherr. Er schien in ziemlich trostloser Stimmung der vor ihm stehenden Branntweinflasche zuzusprechen und machte endlich seinen Gefühlen durch ein wehmütiges Selbstgespräch Luft. »Eine schöne Bescherung«, sagte er, »da stelle ich nun an die 6 Wochen der alten Spitzböbin nach und Dotheboys Hall geht unterdessen zugrunde. Das ist das Schlimmste dabei, wenn man sich mit einem so verwegenen Manne wie dem alten Nickleby einlässt. Gibt man ihm nur einen Fingernagel, so nimmt er die ganze Hand und lässt sie nicht wieder los. Man mag es anstellen, wie man will. Und dann seine Beharrlichkeit und Schlangenklugheit bei der Aufspürung der Alten, bis er sie endlich gefunden. Er hätte gar trefflich für mein Metier gepasst, nur dass es zu beschränkt für ihn gewesen wäre. Sein Genie würde alle Schranken und Hindernisse übersprungen haben, bis es sich selbst zu einem Monumente der... Doch ich will das andere einmal zu passlicher Zeit sagen. Er nahm hier einen schmutzigen, offenbar schon sehr oft gelesenen Brief aus der Tasche, mehr um in Ermangelung einer besseren Unterhaltung durch eine abermalige Lektüre sein Gedächtnis aufzufrischen, als um Neues zu erfahren. »Die Schweine sind munter«, fuhr er fort, »die Kühe befinden sich wohl und die Jungen sind ziemlich. Sprouter hat heimlich Holz auf den Kaminrost gelegt«, »ich werde ihn beholzen, wenn ich nach Hause komme.« Cobby schnüffelt immer beim Essen und sagt, er müsst's, weil das Rindfleisch so stark schmeckte. »Schon gut, Cobby, wir wollen sehen, ob wir dich nicht auch ohne Rindfleisch schnüffeln machen können. Pitcher hat schon wieder das Fieber gehabt. Was wollte er nicht? Ist von seinen Angehörigen abgeholt und den Tag darauf gestorben.« »Natürlich aus Bosheit. Der Schlussstein eines Systems von tief angelegten Bosheitsplänen. Kein anderer Knabe als gerade dieser Schelm würde sich just am Ende des Quartals hingelegt haben und gestorben sein, um mir bis zum letzten Augenblicke mein Geld zu kosten. Der jüngste Palmer hat gesagt, er wollte, dass er im Himmel wäre.« Ich weiß doch wirklich nicht, was mit dem Burschen anzufangen ist. Er wünscht immer was Schauderhaftes. Einmal sagte er, er wollte, dass er ein Esel wäre, weil er dann keinen Vater hätte, der ihn nicht liebte. Wahrhaftig, eine honette Bosheit für ein Kind von 6 Jahren. Mr. Squeers wurde durch den Gedanken an die Herzensverhärtung eines so jungen Kindes dermaßen ergriffen, dass er ergrimmt den Brief wieder einsteckte und in einem neuen Ideengange Trost suchte. »Es ist schon mehr wie zu lange, dass ich in London auf der Bärenhaut liege, und dies Loch, darin ich hocke, ist zu erbärmlich, um auch nur auf 8 Tage erträglich zu sein. 100 Pfund sind freilich 5 Knaben gleich, und es dauert ein ganzes Jahr, ehe ich von 5 Knaben 100 Pfund ziehe, von denen obenein noch die Unterhaltungskosten abgehen. Auch geht dabei nichts verloren, dass ich hier bin, denn das Geld für die Knaben kommt ebenso gut ein, als wenn ich zu Hause wäre und meine Frau hält die Jungen in Ordnung. Natürlich ist etwas verlorene Zeit einzubringen. Ich werde einen Prügelrückstand abzutragen haben. Auf der anderen Seite ist das in ein paar Tagen getan und für 100 Pfund kann man sich schon eine kleine Extramühe gefallen lassen. Die Zeit rückt heran, zu der Alten zu gehen. Nach dem, was sie gestern Abend sagte, komme ich, wenn jemals, heute zum Ziele. Also noch ein Gläschen, um auf gutes Glück und um mehr Courage zu trinken. Mrs. Squeers, meine liebenswerteste, dero Gesundheit. Mit seinem einen Auge blinzelnd, als ob die Dame wirklich anwesend wäre, leerte Mr. Squeers ohne Zweifel in seiner Begeisterung ein volles Glas, und da dasselbe nicht das erste war, so geriet er in einen für sein Vorhaben äußerst wünschenswerten Zustand. Nachdem er ein paar Mal auf- und niedergeschritten war, um die Festigkeit seines Ganges zu erproben, nahm er die Flasche unter den Arm, das Glas in die Hand, blies das Licht aus, verließ sein Zimmer, schlich nach der Tür eines anderen in demselben Stockwerke und klopfte leise an. Allein da er sich bald erinnerte, dass das Klopfen nichts helfen könnte, so öffnete er ohne Umstände die Tür, sah Mrs. Sliderskew am Kamine sitzen, trat zu ihr und klopfte sie auf die Schulter. »Sind Sie das?« fragte Grete. »Freilich bin ich's«, erwiderte Squeers, »und ich ist die erste Person im Singular erstenfalls und wird stillschweigend von mir, Squeers, regiert.« Er sprach auf diese Weise nicht lauter als gewöhnlich noch ein Weilchen fort, rückte unterdes auch für sich einen Stuhl an den Kamin, nahm Mrs. Sliderskew gegenüber Platz, stellte die Flasche und das Glas auf den Fußboden neben sich und schrie der Alten in das Ohr, »Guten Abend, Mrs. Slider!« »Ich höre Sie«, antwortete Grete sehr gnädig. »Ich bin hier, meinem Versprechen zufolge.« »So pflegten Sie in meinem Geburtsorte zu sagen«, bemerkte Grete vergnügt. »Ich halte Öl aber für besser.« »Besser als was, alte Hexe?« »Behüte natürlich nicht.« »Solch ein Ungetüm ist mir noch nie vorgekommen«, sagte Squeers und nahm dabei eine so liebenswürdige Miene an, als er vermochte, denn Grete fasste ihn scharf in das Auge und kicherte schauerlich über ihre vermeintlich treffende Gegenrede. »Sehen Sie, was ich hier habe? Es ist eine Flasche.« »Ich sehe.« »Und sehen Sie auch dies? Es ist ein Glas.« Grete sah auch das Glas. »So sehen Sie weiter. Ich fülle das Glas aus der Flasche, sage Ihre Gesundheitsleider und leere es darauf. Jetzt spüle ich es mit einigen Tropfen aus, schenke abermals ein und reiche es Ihnen.« »Ihre Gesundheit«, sagte Grete. »Das versteht der Unhold«, bemerkte Squeers. »Lassen Sie uns jetzt ein wenig plaudern. Wie ist's mit Ihrer Gicht?« »Besser«, erwiderte Grete mit einer Miene, in welcher sich ihre lebhafte Bewunderung Mr. Squeers, seiner Person, seiner Manieren und Unterhaltung deutlich aussprach. »Woher kommt die Gicht? Warum leiden die Menschen daran?« »Ich kann's nicht sagen. Vielleicht, weil sie es nicht ändern können.« Gicht, Masern, Stickhusten, Fieber aller Art und Rückenschmerzen sind eitel Philosophie. Die Himmelskörper sind Philosophie und die irdischen Leiber sind Philosophie. Geht in einem Himmelskörper eine Schraube los, das ist Philosophie. Und geht in einem irdischen Leibe eine Schraube los, das ist wiederum Philosophie. Nur, dass bisweilen etwas Metaphysik dabei ist. Aber nicht oft. »Ich halt's mit der Philosophie. Legt mir ein Vater eine Frage aus den Klassikern der Handelswissenschaft oder der Mathematik vor, so antworte ich feierlich, »Vor allen Dingen, Sir, sind Sie Philosoph?« »Nein, Mr. Squeers«, sagt er. »Das tut mir leid um Sie, Sir«, spreche ich darauf, »denn wenn das ist, so kann ich Ihnen die Sache nicht explizieren.« Natürlich geht er fort mit dem Wunsch, ein Philosoph zu sein, und glaubt ebenso natürlich, dass ich einer wäre. Er sagte dies und noch viel Ähnliches in dem komisch wichtigen Tone eines Trunkenen, genoss abermals aus der Flasche, und Mrs. Sliderskew tat ihm mit Freuden Bescheid. »So ist recht«, sagte er, »Sie sehen jetzt 20 Pfund und 10 Schillinge besser aus als an dem Tage, wo ich mich bei Ihnen einführte. Sie wissen doch noch.« »Sie erschreckten mich nur. War es aber nicht auch kitzlig, für einen Fremden zu kommen, um zu sagen, dass er Sie kennte? Alles von Ihnen wüsste, warum Sie hier so einsam wohnten und was Sie gegampft und wen Sie begampft hätten?« Grete nickte Beistimmung. »Sie sehen, ich weiß alles, was in der Art geschieht, habe stets Hand dabei im Spiele. Ich bin eine Art von Advokaten ersten Ranges, bin der intime Freund und vertraute Berater fast aller Männer, Frauen und Kinder, welche durch eine zu große Geschicklichkeit ihrer Hände in Ungelegenheiten geraten, bin Mr. Squeers Herzählung seiner Vorzüge und Verdienste, welche teils in den zwischen ihm und Ralph verabredeten Plan gehörte und anderen teils aus der Flasche herfloss, wurde hier von Mrs. Sliders Q unterbrochen, die unter lautem Lachen ausrief, »Und es wurde also nichts aus seiner Hochzeit?« Squeers schüttelte den Kopf. »Und es kam ein junger Liebhaber und lief mit der Braut weg?« »Schnappte sie ihm vor der Nase weg, machte außerdem einen fürchterlichen Lärmen, zerbrach die Fenster und zwang ihn, seine Hochzeitsschleife zu verschlucken, wobei er fast erstickt wäre.« »Erzählen Sie mir alles noch einmal, vom Anfang an. Es ist gar zu lustig.« Squeers schenkte ihr ein und erzählte Arthur Grides traurige Schicksale mit allen den Ausschmückungen, deren Erfindung er Mrs. Sliders Qs Gunst zumeist verdankte. Sie war außer sich vor Entzücken, wiegte den Kopf hin und her, zog die spitzigen Schultern in die Höhe und verzerrte ihr Leichengesicht so schauerlich und fratzenhaft, dass ihr Anblick sogar bei Mr. Squeers Staunen und Abscheu erweckte. »Er ist ein verräterischer alter Ziegenbock«, sagte Grete, »und hat mich durch lügenhafte Versprechungen betrogen. Es tut aber nichts, ich bin quitt mit ihm.« »Mehr als quitt, Sie würden quitt mit ihm gewesen sein, wenn er die Braut bekommen hätte. So aber sind Sie ihm weit voraus, ganz aus dem Gesicht. Und das erinnert mich daran, aber trinken Sie doch noch einen Tropfen, dass jetzt eben die rechte Zeit ist, wenn Sie meine Meinung über die Papiere hören wollen und dass ich Ihnen sage, welche zu verbrennen und welche aufzubewahren sind.« »Es hat keine Eile, Mr. Squeers.« »Wie Sie belieben. Mir ist es gleich, aber Sie wendeten sich an mich und ich fordere auch nichts für meine Mühe, da ich ein guter Freund von Ihnen bin. Sie müssen es natürlich am besten wissen, sind aber verwegen, sehr verwegen.« »Verwegen? Wie?« »Je nun, wenn ich in Ihrer Stelle wäre, so würde ich keine Papiere in Händen behalten, die mich an den Galgen bringen könnten, keine Papiere vermodern lassen, während ich Gelegenheit hätte, Geld daraus zu machen, sondern die Unnützen vernichten und die anderen über die Seite bringen. Doch jeder muss selbst am besten wissen, was er zu tun hat. Ich kann nur sagen, ich würde nicht so verfahren.« »Nun gut, Sie sollen sie sehen.« »Ich mag sie gar nicht sehen«, sagte Squeers, sich empfindlich stellend, »sprechen Sie nicht, als ob's eine Vergünstigung für mich wäre. Zeigen Sie sie sonst jemandem und lassen Sie sich von einem anderen beraten.« Mrs. Sliders Q erschrak und wurde bei dem Bemühen, ihn wieder zu versöhnen, so ausnehmend zärtlich, dass er in einige Gefahr geriet, unter ihren Liebkosungen zu ersticken. Er erwehrte sich mit so guter Manier als möglich dieser kleinen Vertraulichkeiten, beteuerte nur, gescherzt zu haben und erklärte sich zum Beweise seiner fortwährend freundlichen Gesinnungen bereit, die Papiere auf der Stelle zu prüfen, wenn er hoffen dürfe, seiner schönen Freundin dadurch gefällig zu sein. Sie möchte nur die Tür verriegeln. Grete verriegelte die Tür und zog darauf unter einem Kohlenhaufen im Schranke ein hölzernes Kästchen hervor, holte den Schlüssel aus ihrem Bette und forderte Squeers auf, sich desselben zu bedienen. Er verlor keine Zeit, der Aufforderung zu genügen und schaute entzückt in das Kästchen hinein. »Nun wollen wir verbrennen, was nichts nütze ist«, sagte Grete, neben ihm niederknien und seine ungeduldige Hand zurückhaltend, »und zurücklegen, woraus sich Geld machen lässt. Ist was da, wodurch wir ihn in Ungelegenheit bringen oder ihm eine recht schmerzhafte Kränkung bereiten können, das wollen wir besonders sorgfältig aufheben, denn darauf habe ich mich gefreut und meine Hoffnung gesetzt, als ich mich mit dem Kästchen aus dem Staube machte. Warum nahmen Sie ihm denn nicht auch noch Geld, um ihn noch härter zu bestrafen? Was hätte ich ihm nehmen sollen? Geld, ich glaube wahrhaftig, das Weib hört mich und will, dass mir ein Blutgefäß platzen soll, um das Vergnügen zu haben, mich zu pflegen. Geld, Geld! Hätte ich ihm Geld weggenommen, sagte Grete etwas verächtlich, so würde er die ganze Welt nach mir durchspürt, würde es erschnüffelt und herausgekratzt haben, und wenn ich es in die tiefste Grube in England gegraben hätte. »Nein, ich hab's klüger gemacht. Ich nahm das Kästchen, worin ich seine Geheimnisse vermutete, die er nicht öffentlich machen durfte, und wenn sie noch so viel Geld wert gewesen wären. Er ist ein grauer Sünder, ein arglistiger, undankbarer alter Bösewicht, ließ mich erst fast verhungern und betrog mich dann. Könnte ich würde ihn kalt machen.« »Alles sehr richtig und lobenswert, aber vor allen Dingen verbrennen Sie das Kästchen. Sie müssen nichts behalten, was zu einer Entdeckung führen kann. Es ist alt und morsch, brechen Sie es in kleine Stücken und werfen Sie dieselben ins Feuer. Ich will unterdessen die Papiere durchsehen und Ihnen sagen, was darin steht.« Er kehrte das Kästchen um, schüttete die Papiere auf den Boden und reichte es ihr, da sie ihren Beifall zu erkennen gab. Er freute sich höchlich des Gelingens seiner List, denn seine Absicht war, Mrs. Sliders Q zu beschäftigen, damit sie nicht sähe, was er etwa nach Gelegenheit vornehme. Er stellte das Licht neben sich, fing an, mit großer Begier zu lesen und Grete tat, wie er ihr geheißen. Wäre die Alte nicht so sehr taub und Squeers so bezecht gewesen, so hätte es ihnen nicht entgehen können, dass gleich nach Squeers noch zwei Personen in das Zimmer hereingeschlichen waren. Frank Wohlgemut und Newman Knox. Sie näherten sich Squeers auf den Fußspitzen immer mehr. Knox schwenkte einen alten Blasebalg, den er zur Hand genommen, über des Schulherrn Kopfe, und Frank tat so dicht hinter denselben, dass er mit ihm lesen konnte. Squeers befand sich in großer Verlegenheit, indem er das geübte Auge nicht besaß, die Aktenschrift der Urkunde, die er studierte, mit Leichtigkeit zu lesen. Grete lag auf den Knien am Kamin, blies das Feuer an und fragte, wovon das Papier handelte, das er vorhätte. »Es ist nur ein alter Mietkontrakt, so viel ich sehen kann. Ins Feuer damit!« »Was haben Sie weiter?« »Ein Bündel Empfangsscheine und Wechsel von 6 oder 8 jungen Gentlemen, aber lauter Parlamentsmitgliedern. Nützt also niemandem. Ins Feuer damit!« Grete war entzückt, die Papiere ihres ehemaligen Herrn in den Flammen zu sehen, und wartete auf neuen Brennstoff. »Dies«, sagte Squeers, »scheint eine Urkunde über einen Verkauf des Präsentationsrechts zur Pfarrei von Steinkirch in der Gegend von Habemsack zu sein. Heben Sie es ja auf. Ich will's Ihnen schon bei der nächsten Auktion zu Gelde machen.« Dies hier dürfte die Handschrift eines Landpfarrers sein, wodurch er für ein Darlehen von 20 Pfunden seinen Halbjahresgehalt von 40 verspricht. Bewahren Sie es auf, denn wenn er nicht zahlt, so wird ihm sein Bischof sehr bald zu Leibe gehen. Wir kennen die Bedeutung des Sprüchleins vom Kamele und Nadelöhre. Wer von seinem Einkommen nicht leben kann, sei es groß oder klein, darf nicht um jeden Preis in den Himmel zu kommen erwarten. Es ist sehr sonderbar. Ich kenne nichts Ähnliches. Er hatte, während er so sprach, die Madeline betreffende Urkunde gefunden, steckte sie in den Busen und murmelte triumphierende Worte. Newman vermochte nicht länger an sich zu halten, und sein Blasebalg traf Squeers ehrwürdiges Haupt so gewaltig, dass der Schulmonarch besinnungslos der Länge nach hinstürzte. Ende von Abschnitt 6, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 9. November 2024.